dieser Anknüpfungssatz wäre halt in dem Schlusswort von dem Meinhof-Buch von Brückner, wo er dann zu einer full-blown Kritik dessen, was er dargestellt hat, nämlich die Geschichte der bundesrepublikanischen Linken in der Herausbildung der Opposition bis zu der Komponente dieser Opposition, die sich als bewaffneter Kampf selbst definiert hat, und bis zum Tod von Ulrike Meinhof 1976. Das Büchlein, diese Darstellung ist dann offenbar sehr hastig unter der Ägide von dem Wagenbach verzapft worden, aber er hat sich ungeheure Mühe gegeben, der Brückner. Deswegen ist das eigentlich auch empfehlenswert, würde ich sagen. Ich habe es erst nicht gern gelesen, das gehört zu den schlechtesten Sachen, die ich von Brückner kenne, aber dann hat sich zunehmend der Eindruck verstärkt, dass es eine sehr gute Sammlung ist, die man sozusagen neben die offizielle Geschichtsschreibung und Verarbeitung durch die Kraushaare und auch gerade diese wissenschaftlich seriös tuenden, aber im Grunde sehr interessierten, vernichtenden Darstellungen legen sollte, um, wenn der Brückner in dieser hastigen Fabrizierung des Büchleins über Ulrike Meinhof und die deutschen Verhältnisse, hat er sehr viel Material, vor allem konkrete Artikel, nicht nur von der Meinhof selber, um die Genese der Meinhof zu dem Bild, was wir kennen, auch dieser Ikone mit positiven oder negativen Vorzeichen, zu der sie sich selbst hat machen lassen, zu verstehen, aus der, also sozusagen Fleisch vom Fleische der deutschen Linken, der bundesdeutschen Linken, und er hat auch darüber hinaus sehr viele Dokumente zusammen, zum Teil bekanntere Dokumente, aber die man dann auch in dem Kontext nochmal anders, einen anderen Blick dafür gewinnt, durch den Gesamtkontext, wie ist die deutsche, die westdeutsche Linke, wenn man die Rede ist, zu dem geworden, was man dann in der Richtung Deutscher Herbst dann als Bestandsaufnahme bei ihm auch erblickt in der Gesamtheit, in dieser Gemengelage. Und deswegen denke ich, das ist sehr komplex, viel komplexer als ich gedacht hatte. Es mischt eigentlich in seiner Darstellung die ganzen Klischees, die gerade sich heute verfestigt haben, über die deutsche Linke ziemlich auf, durch die direkte Einsicht jedes einzelnen Leser drin auf diese Dokumente. Das finde ich den Vorteil von dem Buch. Und das, was er da dazwischen an Kommentaren gibt, um diese Dokumente zu verbinden, und wie fast schon, möchte ich jetzt mal boshaft sagen, so zum Aspik, ja, möchte ich sagen, einzusülzen, weil er sich sehr sorgfältig, aber diese ganzen Dokumente sind wie durch so ein Aspik durch seine Kommentare verbunden und kleine essayistische Brücken. Und am Schluss hin wird das so synthetisiert, wird das so geschürzt alles und wird einer Kritik auch, nachdem es verständlich gemacht worden ist, einer Kritik ausgesetzt. Und da schreibt er dann in diesem letzten Kapitel, diesem kritischen Kapitel, das bewaffnete Dogma, da schreibt er dann zum Beispiel, ich hoffe, dass der Leser nachvollziehen konnte, wie und warum in politischen Köpfen und Kollektiven der BRD, in Klammern moralischer, Klammer zu, Aufruhr wie Scham, Verzweiflung und Entschluss jetzt im sozialistischen Sinne, gesperrt gedruckt auch, entstehen mussten. Nicht nur bei Ulrike Meinhof oder anderen Mitgliedern der RAF, und oft entstanden ganz andere Entschlüsse. Die Entstehungsgeschichte der sehr verschiedenen, oft unvereinbaren und konkurrierenden Entschlüsse war in jedem Fall ein politischer Prozess, niemals ein bloß individualistischer, gar apolitischer. Nicht alle, so in einer Anmerkung sogleich hinzugefügt, nicht alle Konsequenzen dieser Entschlüsse blieben politisch, in Anführungsstrichen, in dem Sinne, der diesem Begriff in der Protestbewegung gegeben worden war. So schrieb Ulrike Meinhof selbst in Letzte Texte, das zitiert er häufiger, das sind also die letzten Stellungnahmen der Meinhof sozusagen vom Resultat her, kurz vor ihrem Tod, ich weiß aber nicht genau, ich habe mich nie so mit diesen Rahmentexten so beschäftigt. Nicht so wie den Stockholmer Texten. Ja, also ja. Es gab damals verschiedene Ausgaben, die Stockholmer sind an sich die umfassenden. Und die letzten Texte wären dann so um 75, 76 vor ihrem Tod, vielleicht eher 76. So eine Broschüre, die... Ja. Privat gedruckt worden ist damals, ja. Kann ich nächstes Mal mal mitbringen. Mhm. Und im Prinzip ist es eine Sammlung von verschiedenen Äußerungen, sowohl Briefe als auch Statements, die sind so zusammengeschnitten, es ist wie eine Collage, dass ungefähr rauskommt, was Ulrike, wie sie damals mit Vornamen nur genannt worden ist, zuletzt gedacht und gemacht. Wir haben es auch in der Müllgasse, eine Kopie zumindest, aber wann ist das genau entstanden, war es offenbar genau die letzten Worte. Ja. Und daraus zitiert er immer zusammen mit frühen Texten auch. Konkretartikel, sodass man auch immer selbst sehen kann, welche Entwicklung und auch welche, man möchte fast sagen, manchmal Nicht-Entwicklung, oder, ja, also welche Ausschlüsse auch in der Lebenszeit und in dieser Geschichte der Linken Kurzschlüsse biegen. Das finde ich das Aufschlussreichere. Das lässt sich für sich sprechen.